das XXL-Interview bei Campus Radio Kiel. Hi, ich bin heute hier im Studio. Ich habe einen Gast ausnahmsweise mal. Stell dich doch einmal kurz vor. Wie heißt du? Wer bist du? Was machst du? Ich bin Dan oder wie mein Künstlername heißt, DWN. Ich komme aus Hamburg. Ich mache jetzt seit ungefähr 2 Jahren professioneller Musik, was in die Popmusikrichtung geht. Die Songs, die sind auf Deutsch und Englisch und ich freue mich, hier sein zu dürfen und ein bisschen über die Musik zu reden und auch über einen Auftritt, der bald in Kiel hier stattfindet. Okay, fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Ich singe eigentlich schon, seitdem ich denken kann, aber das fing an eigentlich immer nur so mit Coversongs und für sich selbst im Zimmer sitzen und singen und nie so wirklich irgendwie damit raus in die Welt. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Jahren irgendwie entdeckt, dass ich sehr gerne Songtexte schreibe, um damit meine Gefühle irgendwie auszudrücken und auch zu verarbeiten. Und dadurch habe ich dann gedacht, warum teile ich das nicht einfach mit anderen Leuten? Vielleicht haben sie ja auch so selbst mal so solche Gefühle irgendwie empfunden oder können sich mit der Musik identifizieren. Und bis jetzt bin ich sehr froh darüber, meine Musik mit anderen Leuten teilen zu können und freue mich auch sehr, wenn andere Leute sich damit identifizieren können. Du sagst, deine Gefühle sind so deine größte Inspiration. Du bist ja eher ernst. Die Songs sind auch eher ernst und getragen. Ist das so deine allgemeine Grundstimmung zurzeit? Mal so. Also die Songs, die jetzt momentan draußen sind, die gehen sehr viel über Hoffnung, aber auch über Trauer und Schmerz, da wo auch das Thema Vergangenheit sehr oft thematisiert wird, was auch stimmt, besonders wenn man vielleicht mal in einer Beziehung war, da wo nicht immer alles so gut lief, wie es vielleicht laufen sollte und man nicht wirklich glücklich aus der Beziehung rausgegangen ist und den Schmerz und die Trennung nicht wirklich verarbeitet hat. Und das sind Themen, die zum Beispiel auch in dem Song Dancing on My Own oder auch Sterben und Leben aufgegriffen werden. Es gibt aber auch auf der anderen Seite natürlich schöne Eindrücke auch in meinem Leben. Das ist nicht alles nur traurig und dunkel, wie zum Beispiel auch die Lieder Frei sein, da wo thematisiert wird, dass man einfach in dem Moment lebt und vielleicht alle seine Sorgen und Nöte vergisst und einfach mal ein bisschen abschaltet. Und dasselbe geht zum Beispiel auch um die Songs Lighthouse und Nicht allein, die einen Hoffnung geben sollen. Du hattest auch schon gesagt, du schreibst auf Englisch und auf Deutsch. Wenn du jetzt versuchst, deine Gefühle wiederzugeben in den Songtexten, welche Sprache liegt dir da näher? Das kommt immer irgendwie drauf an. Also es kommt bei mir ein bisschen so drauf an, was ich erzählen möchte. Einige Geschichten, finde ich, passen bei mir besser, wenn sie ins Englische gehen und andere finde ich, dass das besser ins Deutsche passt. Das ist irgendwie so, kommt aus einem inneren Gefühl heraus, da wo ich dann denke, okay, das macht jetzt vielleicht Sinn, wenn ich das jetzt auf Englisch schreibe oder auf Deutsch, weil ich es einfach besser in der Sprache ausdrücken kann, das Thema. Und da bin ich auch sehr flexibel. Also mir ist das relativ egal eigentlich, ob ich auf Englisch oder Deutsch schreibe. Ich liebe Englisch zu sprechen und auch zu singen und habe auch ganz viele Freunde in verschiedenen Ländern und kommuniziere auch mit denen auf Englisch und so und bin auch sehr dankbar darüber, dass ich die Chance habe, sowas zu machen. Und deswegen bin ich da sehr offen, ob das jetzt Deutsch oder Englisch ist. Das mag ich beides sehr gerne. Gibt's irgendwie vielleicht so bestimmte Gebiete, wo du vielleicht so die Sprachen zugeteilt hast, dass du irgendwie sagst, so über das Thema, das kann ich besser in Englisch ausdrücken und das andere, das kann ich besser in Deutsch ausdrücken? Nicht unbedingt. Also ich glaube, wenn es so wirklich um so tiefen Trauer oder Schmerz geht, dass ich dann schon eher, glaube ich, auf die deutsche Sprache zurückgreifen würde. Wenn das jetzt aber Themen gehen, die hoffnungsvoll sein sollen, die einen motivieren sollen, da gehe ich eher so ins Englische, weil die meisten englischen Lieder außer Dancing on My Own sind von mir positiv. Also die gehen um Aufbruch, um Hoffnung, um Liebe, aber im positiven Sinne, wie zum Beispiel das Lied Almost December, was halt an sich jetzt nicht so ein klassisches Weihnachtslied ist, sondern eher darum geht, dass man wieder zurück nach Hause kommt, was ja bei vielen so der Fall ist, dass man in der Weihnachtszeit einfach irgendwie wieder an einem Punkt in seinem Leben ist, zum Beispiel an dem Heimatsort, da wo man geboren ist, mit der Familie und Freunde wieder zusammen ist und dass man dort dann einfach wieder diese ganzen Gefühle hat, die man vielleicht als Kind hatte oder als Jugendlicher und dass das wieder hochkommt, was man vielleicht so, wenn man jetzt erwachsen ist oder gerade erwachsen wird, dann einfach irgendwie auch manchmal vergisst in dem ganzen Stress, den man vielleicht hat. Du hast auch, wie gesagt, weil du ja wirklich wichtige Themen dort ansprichst in deinen Songtexten, hast du so Passagen, you are born this way, egal was andere sagen. Wie kannst du es deinen Eltern sagen? Oder auch Songtitel mit weiße Fahnen, graue Fassaden, die sehr politisch auch sind. Also wie wichtig ist dir auch die Message von deinen Songs? Ehrlich gesagt, also ich hatte am Anfang besonders, ich hatte auch mal ein Interview vor ein paar Wochen, da wo die mir abgeraten haben, davon zu politisch zu sein oder seine Stellung zu beziehen. Und die meinten, das kommt nicht gut an und du verlierst irgendwie die Hälfte von deinen Zuhörern oder so, wenn du irgendwie eine Stellung beziehst, dann sei auf jeden Fall neutral und drück dich nicht so mit deiner Musik aus, dass andere vielleicht das nicht gut finden würden. Und ich habe so jetzt in den letzten Wochen und Monaten erkannt, dass mir das eigentlich relativ egal ist, weil ich mache die Musik natürlich auch für andere, weil ich mich freue, wenn das Leute hören, aber das ist meine Meinung. Und wenn die Leute diese Meinung nicht mögen, dann ist es okay, das respektiere ich auch komplett, aber dann müssen sie die Musik sozusagen nicht hören. Also niemand zwingt es ja einem zu hören. Und deswegen, das, was mich betrifft oder was mich halt beschäftigt, das versuche ich in der Musik zu bearbeiten oder verarbeiten. Und das geht halt auch darum, um politische Themen, was uns vielleicht momentan auch betrifft in unserem Land oder auch auf der Welt, wenn es um den Klimawandel geht oder um andere politische Themen, aber auch um Akzeptanz, Vielfalt und Toleranz, was ich auch sehr wichtig finde, dann greife ich diese Themen auf und möchte sie auch verarbeiten, weil die für mich halt auch persönlich sehr wichtig sind. Was glaubst du, inwieweit spielt da auch das Genre Pop vielleicht mit rein? Das gilt ja eher so als unpolitisches Genre eher. Denkst du, dass Pop unpolitisch ist? Das kommt immer natürlich auf die Künstler drauf an, also in dem Genre. Aber ich denke schon, dass viele Popkünstler versuchen, dort unpolitisch zu sein, weil man ja auch durch die Popmusik, das merkt man ja auch, wenn man zum Beispiel Radiosender oder so anmacht, dass ja viele Popsongs gespielt werden. Also was ja sozusagen ein bisschen so in diese Mainstream-Richtung geht. Und da, wo ja auch oft thematisiert wird, dass Pop eigentlich sozusagen jedem gefallen muss und dass Pop jetzt nicht unbedingt irgendwie immer eine Meinung haben muss zu bestimmten Themen. Ich finde aber, dass ich mich selbst am besten in der Popmusik wiederfinde und dass ich mich da am besten mit identifiziere und dass das auch mein Genre ist, das ich am liebsten höre und ich dadurch dann auch meine Meinung widerspiegeln möchte. Es gibt viele Künstler aber auch in einem Popbereich, die halt auch ihre persönliche Meinung vertreten oder auch politisch werden. Und auch wenn das vielleicht nicht immer die Themen sind, da wo ich sage, die unterstütze ich, respektiere ich trotzdem deren Aussagen und Meinung, weil am Ende des Tages ist es deren persönlichen Meinung und deren Empfinden und das sollte man respektieren, solange es natürlich nicht irgendwie jetzt rassistisch oder diskriminierend wird. Du sagst, du hörst selber Pop am liebsten. Welche Popsongs oder welche Künstler hörst du am liebsten zurzeit? Ehrlich gesagt, also ich höre momentan sehr gerne Ruel. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Künstler aus Australien, der macht auch Popmusik. Geht viel um das Thema Liebe, was ich aber sehr interessant finde, wie er das aufgreift und wie er das beschreibt. Das höre ich sehr gerne. Ich muss ehrlich gesagt sagen, besonders weil ich nächstes Jahr auch auf einem Konzert bin mit meiner Schwester und mit meiner besten Freundin, dass ich Taylor Swift auch sehr gerne mag und ihre Songtexte sehr schön und auch, dass sie so vielseitig ist mit ihrer Musik. Sonst höre ich sehr viel einfach durch die Bank hin. Viele aber auch Künstler, die man jetzt unbedingt nicht so kennt. Also ich weiß nicht, ob Sigrid kennst du? Okay, ja. Krass. Die hat ja, ich glaube, Strangers kennt man von Sigrid, das ich ganz cool finde, das Lied. Aber die hat auch sehr viele schöne Lieder, die auch sehr in Richtung Dance-Pop gehen, was ich auch sehr interessant finde. Aber auch viele ruhigere Lieder, die da wo auch ihre sehr einzigartige Stimme mehr zum Vorschein kommt. Was sind so Künstler, von denen du sagen würdest, das inspiriert mich, das oder außer eben Gefühlen, wo ziehst du so musikalisch so deine Inspiration her? Also viel durch Erlebnisse in meinem Leben. Also ich könnte jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie in meinem Zimmer hocken und Lieder runterschreiben, sondern ich muss irgendwie raus und was erleben und dadurch dann ein bisschen meine Songs finden und mich dadurch inspirieren lassen, was so bei mir momentan abgeht. Und deswegen brauchen wir auch einige Songs. Also jetzt bringe ich am 22. September zum Beispiel einen Song raus, der heißt Let Them Talk, der halt um das Gefühl geht, ich weiß nicht, das hatte vielleicht jeder mal von uns, dass man irgendwie auf einer Party war oder sowas, irgendwo eingeladen wurde oder einfach abends irgendwo ist und mit Leuten unterwegs ist, die man vielleicht nicht so gut kennt und da wo man sich nicht so wirklich so fühlt, als würde man irgendwie reinpassen. Und das Lied geht halt darum, dass man zu sich selbst stehen sollte und dass man sich selbst so akzeptieren sollte, wie man ist, auch wenn andere Leute zum Beispiel sagen, oh, dein Outfit heute Abend ist aber nicht so schön oder oh, warum hast du nicht das tollste Handy auf der Welt oder so, sondern das ist doch alles egal, das sind irgendwelche materialen Werte, die man jetzt nicht unbedingt als Charaktereigenschaft werden sollte. Und deswegen geht der Song halt darum, dass man so sein soll, wie man ist und dass es doch egal ist, wie viel Geld man hat oder was andere Leute sagen oder dass man irgendwie zu einem bestimmten Alter irgendwas in seinem Leben erreicht haben muss. Was ja auch oft das Thema ist irgendwie, dass andere Leute vielleicht einen unter Druck setzen. Oh, du musst aber jetzt bis 30 musst du geheiratet haben oder du musst unbedingt bis dahin Kinder haben und du musst ein Haus haben und was weiß ich. Das ist doch egal. Also jeder so, wie er möchte und jeder so schnell, wie er möchte. Und der Song, der geht darüber und der wurde halt, jetzt um auf das Thema wieder zurückzukommen, inspiriert von solchen Momenten, da wo ich dann halt einfach so den Song zugeschrieben habe. Aber auch zum Beispiel Portsmouth, das ist ein Song, den haben wir jetzt schon seit einem Jahr irgendwie live gespielt. Der ist noch nicht draußen, aber der wird hoffentlich noch dieses Jahr rauskommen. Und der geht um eine Stadt in England. Portsmouth ist im Süden von England, da wo ich sehr schöne Zeiten hatte. Ich hatte da oder habe dann auch immer eine Gastfamilie, da wo ich eine lange Zeit war. Und da wo ich einfach das Gefühl habe, dass ich irgendwie an einem Ort angekommen bin, da wo ich abschalten kann und da wo die ganze Welt irgendwie anders ist. Und dieser Song, der geht halt um dieses Gefühl. Und jeder hat vielleicht eine Stadt oder einen Ort, da wo er gerne ist und gerne irgendwie auch sich zu Hause fühlt, auch wenn es vielleicht nicht da ist, wo man wohnt. Du hast gesagt, Erlebnisse sind für dich ganz wichtig. Was ist denn musikalisch für dich so das größte Erlebnis bisher gewesen, das du hattest? Also wir hatten jetzt dieses Jahr mehrere Auftritte, worüber ich auch sehr dankbar bin, weil das durch die Anzahl auch von Künstlern, die es so auf dem Markt gibt, auch gar nicht so einfach ist, an Auftritte zu kommen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir zum Beispiel dieses Jahr wieder im Comdu spielen durften in Hamburg, das zweite Mal. Waren auch da Tipp des Monats und was weiß ich, was uns alle sehr gefreut hat, dass wir da auf den Flyern waren. Und das war schon ein schönes Erlebnis, irgendwie dort zu sein, weil da auch viele Freunde und Familie waren, aber auch Leute, die die Musik das erste Mal gehört haben. Und das war eine sehr schöne Atmosphäre. Und was noch ganz schön war, fand ich, von den Auftritten dieses Jahr, war jetzt im August Schönberg, heißt es, glaube ich, Ostseebad. Das ist ja nicht so weit weg von Kiel. Und da waren wir am Deich, am Strand im Hintergrund und waren sozusagen eine Vorband von einem Kinofilm, der da lief, so Open-Air-mäßig. Und das war sehr schön da, weil die Leute, die waren alle halt da, um Urlaub zu machen. Die waren alle sehr entspannt und waren alle gut drauf. Und das war einfach eine schöne Zeit, da aufzutreten, weil die Leute einfach irgendwie abschalten konnten, zu der Musik getanzt haben und einfach glücklich waren. Und das zu sehen, dass das, was man irgendwie über Monate lang auch im Proberaum einstudiert hat und die Songtexte geschrieben hat, die Promotion gemacht hat, da erstmal irgendwie ranzukommen und was weiß ich, dass das sich dann irgendwie auszahlt, dadurch, dass die Leute glücklich sind und einen schönen Abend hatten. Das war sehr schön zu sehen. Jetzt haben wir über deinen Songwriting-Aspekt geredet, über deinen Performance-Aspekt. Was, wenn du wählen müsstest, was würde dir eher liegen oder was würdest du eher wählen? Es kommt immer drauf an. Also ich könnte, glaube ich, jetzt nicht, wenigstens momentan nicht, jeden Tag irgendwie auf der Bühne stehen und dann irgendwie ein Jahr lang nur unterwegs sein. Also das ist, glaube ich, momentan nicht so was da, wo ich so wirklich für brenne. Deswegen ist so dieser Ausgleich ganz gut, den ich momentan habe. Also an einigen Monaten ist dann halt mehr los von den Auftritten und dann ist vielleicht mal ein Monat nichts, da wo ich dann einfach ein bisschen abschalten kann und dann auch wieder an Songs schreiben kann und so. Also das ist immer so eine Mischung. Wenn ich jetzt irgendwie einen stressigen Monat hatte mit vielen Auftritten und so und dann bin ich auch irgendwann sozusagen froh, dass das dann vorbei ist, um dann wieder ein bisschen runterzukommen. Aber nach einem Monat hat man dann wieder Bock, irgendwie Auftritte zu haben oder so. Also das ist momentan ein guter Ausgleich. Du hattest gesagt, du hast zurzeit Auftritte. Steht denn jetzt demnächst wieder einer an? Ja, also dann kann man ja einen zum Beispiel erwähnen, den auch die Kieler betrifft. Das ist am 16. September, um 19 Uhr fängt das an. Auf dem Schiff Freedom an der Reventlow-Brücke. Freier Eintritt. ist ein bisschen so eine Akustik-Session, also wird nur von Piano begleitet von Marek. Und am Anfang spielt noch eine Cello, ich glaube Stephanie heißt sie, und dort machen wir uns einen schönen Abend dann zusammen und hoffen, dass natürlich einige Leute kommen aus Kiel und sich das anhören. Also wie gesagt, Eintritt ist kostenlos und um 19 Uhr fängt es an und wir würden uns freuen, wenn natürlich einige kommen. Du hast gerade schon gesagt, du, wenn du von Auftritten redest, immer, dass du von wir redest. Das heißt, du hast immer Künstler, mit denen du zusammen auftrittst, die dann die Instrumentallinien übernehmen? Ja, also Marek, mit dem bin ich jetzt schon seit 2 Jahren unterwegs und treffen uns eigentlich auch fast jeden Mittwoch in Lüneburg und komponieren ein bisschen, gucken, dass wir da irgendwie was zusammen machen. Das läuft auch sehr gut und wir haben halt auch einige Auftritte einfach zu zweit, was ich auch sehr schön finde, weil Piano ist so ein schönes Instrument, da wo man wirklich seine Gefühle irgendwie nochmal ein bisschen stärker zum Ausdruck bringen kann. Aber auch Alex zum Beispiel an der Gitarre, Friedrich am Bass und Freddy an den Drums. Für größere Auftritte freuen wir uns auch sehr, wenn wir dort natürlich auch mit Rhythmusinstrumenten ein bisschen mehr machen können und das auch ein bisschen tanzbarer wird. Spielst du selber auch ein Instrument? Ehrlich gesagt nicht. Also ich versuche gerade mir ein bisschen mehr Klavier beizubringen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so gut bin, dass ich mich jetzt selbst für eine Stunde begleiten könnte. Aber das ist mein großes Ziel, dass ich vielleicht in einem Jahr oder so auch da flexibel bin und dann mich auch selbst begleiten kann, was ja auch viele Vorteile hat. Was ist jetzt, wenn du sagst, du hast schon Pläne für nächstes Jahr, was sind so die Pläne, die jetzt nächstes Jahr oder in den nächsten 5 Jahren für dich anstehen? Was möchtest du noch auf jeden Fall erreichen? Also wir sind momentan dabei, Auftritte fürs nächste Jahr zu organisieren. Zum Beispiel sind wir auch gerade mit der Kieler Woche ein bisschen im Gespräch. Die haben da ja auch zum Beispiel so Secret Stages. Hast du ja wahrscheinlich auch schon mal gehört. Da. Ja. Hattet ihr nicht auch eine? Genau, ja. Vom offenen Kanal gab es auch eine offizielle Stage und wir hatten auch schon Künstler da, die auf diesen Secret Stages performt haben. Ah, sehr cool. Ja, dann muss ich mir das vielleicht mal merken. Also ich bin da gerade mit denen in Kontakt, weil da sind ja ganz viele Secret Stages irgendwie auf der Kieler Woche. Und das wäre natürlich cool, da aufzutreten auf der Kieler Woche. Dann in Hamburg zum Beispiel sind wir gerade mit dem Musikclub Indras, also das heißt Indras Musikclub, das ist auf der Reeperbahn im Gespräch. Sehr schöner Club, das ist ein Club, da wo die Beatles das erste Mal wirklich so in Hamburg aufgetreten sind. Und das ist natürlich auch ein historischer Ort, da wo wir uns auch sehr freuen, dann hoffentlich nächstes Jahr auftreten zu können. Und also da wird noch einiges folgen. Wir sind da gerade mit den Leuten im Gespräch. Meistens ist das ja so, dass das so im Frühling, im Sommer ist. Ach so, ja, in Brunsbüttel zum Beispiel, da bin ich ja geboren. Da sind wir auch gerade mit denen im Gespräch, dass wir da bei einer Veranstaltung auftreten können und so. Also wir freuen uns, wenn wir ein bisschen rumkommen und ein bisschen Musik machen können. Einige Songs sind noch gar nicht offiziell released. Das heißt, stehen da auch noch Releases an, auf die sich die Fans freuen können? Ja, also wir haben eigentlich etliche Songs, die noch gar nicht draußen sind. Wir haben jetzt schon ein Repertoire da, wo wir von 1,5 Stunden eigene Songs spielen können. Aber ich glaube jetzt auf Spotify und so sind irgendwie 9 Songs raus. Also es sind vielleicht, ich weiß nicht, 30 Minuten oder so maximal. Also da sind etliche Songs, die schon fertig sind, die aber noch nicht draußen sind. Also da wird einiges noch kommen, da wo wir uns auch sehr freuen, dass wir das rausbringen können. Hast du noch irgendwas, was du auf jeden Fall jetzt den Leuten mitteilen möchtest von dir, über deine Musik, über dich? Also ich freue mich auf jeden Fall, dass die Leute zugehört haben und dass ich das Interview hier mit dir führen konnte. Das war sehr schön. Sonst eigentlich nicht so wirklich was. Also ich freue mich natürlich, wenn die Leute sich die Musik anhören und auch irgendwie vielleicht Feedback geben oder so. Dadurch kann man auch nur lernen und wachsen, weil ich denke, dass ich da auch noch viel Luft nach oben habe als Künstler. Und sonst wünsche ich allen einen schönen Tag. Ja, dann vielen Dank für das Interview und schönen Tag. Danke, dir auch. Dies ist ein Online-Exclusive auf campusradiokiel.de.